Gespräch 3. Frohes neues Jahr, Herr Kollege. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Lehmann. Waren Sie denn wieder Skifahren über die Feiertage? Ach nein, diesmal nicht. Wir haben ein paar gemütliche Tage zu Hause verbracht. Aber Silvester sind wir mit einem befreundeten Ehepaar groß ausgegangen. Silvesterball im Annabella mit allem drum und dran. Na sowas, da hätten wir uns ja beinahe getroffen. Da wären wir auch gerne hingegangen, aber wir haben keine Karten mehr bekommen. Wie war's denn? Die haben wirklich viel geboten fürs Geld. Erst ein großes Buffet, ganz ausgezeichnet, vor allem die Salate. Dann eine tolle Show mit internationalen Künstlern. Wir haben Tränen gelacht über die Clowns. Und danach Tanz bis zum frühen Morgen. Es hat uns sehr gut gefallen, nur über den Service haben wir uns etwas geärgert. Wir mussten immer stundenlang auf den Kellner warten, der hat sich überhaupt nicht für uns interessiert. Aber sonst war es wirklich gut. Und Sie? Was haben Sie denn dann gemacht?